Eure Exzellenzen, meine Herren, große Werke tragen den Stempel ihrer Zeit, so auch dieses Werk, dem wir heute die Weihe geben. Im gewaltigen stählernen Bohren überspannt die neue Brücke den Strom. Ihre Massen streben frei und kühn himmelwärts, ein Sinnbild der Großindustrie, die sie erzeugt, der Ingenieurkunst, die sie gefügt. Ruhend auf Quaderpfeilern, die fortschreitende Technik tief im Strom felsenfest zugrunde. Nur die abschließenden Torbauten spiegeln wieder den Reiz der vergangenen Innewohnung, die Stilformen, die seit Jahrhunderten den Ruhm des heiligen Köln künden. Und neuer Ruhm wird der Stadt erwachsen aus diesem Brückenbau, der den schönsten, den mächtigsten deutschen Strom, die belebte Schifffahrtsstraße an der Stelle überschreitet, die zu den bevorzugtesten der Welt gehört, angesichts des Domes zu Köln. Ein profanes Bauwerk, bestimmt im Fluten und unablässig steigenden Verkehr der alten Metropole der Rheinlande zu dienen und dem nationalen wie internationalen Verkehr den Durchzug freizuhalten, an so hervorragenden Platz errichtet, konnte und durfte nur an einer Gestalt erscheinen, wert der großen Umgebung, würdig des Herrn Gotteshauses, dessen Grundfesten der Verkehrssturm der Brücke umbrannte. Diese Auffassung beherrschte alle, die mitgewirkt an diesem größten Brückenbau des Staates mit Kopf und Hand, mit Lust und Liebe in harter und heißer Arbeit, alle, denen aufrichtiger Dank gebührt für ihre Mitarbeit, für ihr fachliches und künstlerisches Können. Aber keinem mehr als unserem geliebten Landesherr, wie seine erhabenen Vorfahren entscheidenden Einfluss nahmen auf die Wiederherstellung des Domes in einst gewollter Pracht, die Kaiser Wilhelm I. der Kulturwelt dieses Wunder der Baukunst offenbarte, so ergriff Kaiser Wilhelm II. Als die Notwendigkeit eines Neubaus der alten Rheinbrücke hervortrat, den Gedanken einer solchen Herstellung, die nicht nur den Forderungen des Verkehrs, sondern auch der Überlieferung und Umgebung künstlerisch entsprach. In allen Stufen der Vorbereitung des Baus hat seine Majestät das Werk mit Interesse verfolgt und dieses wieder und wieder betätigt. Und darum gebührt unser Dank an diejenigen, die mitgearbeitet und mitgewirkt, an erster Stelle unserem königlichen Herrn. Eine der Rechtsvorgängerinnen der preußischen Staatseisenbahn, die mächtige Biermünde und die beheimatete Köln-Minden-Eisenbahn, räumte das Werk der ersten Gitterbrücke zu Köln, dankbaren Sinnes durch Errichtung der Standbilder der Herrscher, unter deren Regierung sich der erste Brückenbau vollzog, die Gedeihen und Blüte entwickelte. Die Verwaltung der Staatseisenbahn folgt dieser Überlieferung und fügt dem Brückenschmuck neuen Schmuck hinzu durch die Standbilder der Hohenzollernwürzen, die nachfolgen. Heute gilt es Kaiser Wilhelm II. Die Enthüllung seines Standbildes bedeutet einen Schlussstein des wesentlichsten Teils des Baus. Konnte der Brücke erhabener Schmuck gewährt werden, von Meisters Hand, den erstgebildet, reitet der Kaiser auf der gewaltigen Brücken- und Verkehrsstraße dem Dom zu, der seinen Ahnen die Auferstehung verdankt, ritterlich, stark und fest, ein Friedensfürst. Wir Hohenzollernfürsten stürmen nach seiner völligen Vollendung dieses Baudenkmal, welches darstellt ein neues Symbol der Kraft und der Blüte preußischer Lande unter der Hohenzollernart. Nur einen Namen gibt es für diesen Bau, Hohenzollernbrücke. Und diesen Namen verehre ich hier mit Kraft auftrage ich deiner Majestät des Kaisers und Königs. Zur Feier des Werkes aber stimmen Sie ein mit ihr in den Ruf, deine Majestät, unser allergnädigster Kaiser und König Wilhelm II. Hoch!